Hier ist Rias 1. Verehrte Hörer, wir bringen Nachrichten. Mit dem zwischen Bonn und Ost-Berlin ausgehandelten Grundvertrag zwischen beiden deutschen Staaten ist nach Ansicht der Bundesregierung das Eis in den innerdeutschen Beziehungen gebrochen und die Grundlage für eine umfassende Zusammenarbeit geschaffen. Ebenso wie der DDR-Ministerrat in Ost-Berlin billigte auch das Bundeskabinett die Texte der Vereinbarungen. Bahr und Kohl wurden ermächtigt, den Grundvertrag und die damit zusammenhängenden Protokolle morgen Nachmittag um 16 Uhr in Bonn zu paraffieren. Anschließend soll der Text veröffentlicht werden. In einer vor der Presse verlesenen Erklärung Bundeskanzler Brandts zum Abschluss der Verhandlungen heißt es, man habe das Nebeneinander organisiert und werde das Miteinander zu lernen haben. Die angestrebte Zusammenarbeit, so betonte er, werde entsprechend dem Vier-Mächte-Abkommen auch auf West-Berlin ausgedehnt werden. Die Opposition in Bonn machte durch den CDU-Vorsitzenden Barzel ihr endgültiges Urteil vom Ergebnis einer eingehenden Prüfung abhängig, betonte jedoch zugleich, die Paraffierung binde weder die künftige Regierung noch den neuen Bundestag. Bundesaußenminister Scheel betonte, der Grundvertrag ändere nichts an der rechtlichen Lage in Deutschland. Er sei auch kein Schlussstein im Verhältnis zwischen Bonn und Ost-Berlin, für Bonn jedoch das wichtigste Stück einer zukunftsweisenden Entspannungspolitik. In Bonn finden am Donnerstag deutsch-tschechoslowakische Konsultationen auf Beamtenebene über die Vorbereitung der Europäischen Sicherheitskonferenz statt. Dazu kommt der Abteilungsleiter des Prager Außenministeriums Murdoch in die Bundeshauptstadt. Nach Verlautbarungen aus unterrichteten Kreisen ist nicht damit zu rechnen, dass bei dieser Gelegenheit auch die Fortsetzung der zweiseitigen Kontakte über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Bonn und Prag erörtert wird. Diese Gespräche sind seit Juni unterbrochen. Bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen hat sich der bereits in den ersten Stunden abzeichnende Trend zu einer regen Beteiligung weiter verstärkt. Besonders hoch war die Stimmabgabe in Kalifornien sowie in den Neuengland-Staaten, in Connecticut und im Mittleren Westen. In einigen Wahlbezirken, wie in Ohio und New York, wurde die Öffnungszeit der Wahllokale durch richterlichen Beschluss um 3 Stunden verlängert, weil die Wahlmaschinen teilweise ausfielen. Der als hoher Favorit geltende bisherige Präsident, der Republikaner Nixon, verfolgt die Stimmenauszählung im Weißen Haus, während sein demokratischer Gegenkandidat McGovern sich in seinem Heimatstaat South Dakota aufhält. Bei den gleichzeitigen Wahlen zum Kongress rechnen Beobachter wiederum mit einer Mehrheit der Demokraten. Zur Entscheidung stehen alle 435 Mandate des Repräsentantenhauses, 33 von 100 Senatoren sitzen sowie 18 Gouverneursposten. Im marokkanischen Verschwörerprozess von Kenitra hat das Militärtribunal 11 Todesurteile gefällt. 5 Angeklagte erhielten 20 Jahre Gefängnis, eine Reihe weiterer Beschuldigter Haftstrafen von kürzerer Dauer. 177 Angeklagte wurden freigesprochen. Die Verurteilten waren für schuldig befunden worden, Mitte August das Attentat auf das Flugzeug König Hassans während seiner Rückreise aus Frankreich vorbereitet bzw. durchgeführt zu haben. Hassan war bei diesem Anschlag unverletzt geblieben. In Uganda haben einen Tag vor Ablauf der von Präsident Amin gesetzten Frist für die Auswanderung von Asiaten, die nicht die ugandische Staatsbürgerschaft besitzen, die Vereinten Nationen Sonderlager eingerichtet. In ihnen sollen die Betroffenen unter UN-Schutz ihre Abreise abwarten können. Mit der Regierung in Kampala wurde eine Vereinbarung getroffen, der zufolge diese Asiaten als bereits ausgereist gelten.